Natürlich war ich da, an haargenau denselben Plätzen. Das ist eine Standardtour. Wer irgendwas an Reisen in die Sowjetunion organisiert, Russland. Na gut, an Russland, der kommt unweigerlich nach Moskau, Leningrad, Kiel. Petersburg. Sankt Petersburg. Ja. Eben Sankt, ja. Nur wir. Wir hatten noch Odessa mit drin. Du meinst diese kleine Stadt in der Nähe von Odessa? Ich meine Odessa und diese kleine Stadt. Geschenk trägt die nicht auf. Du warst in Odessa, ich nicht. Ich war in Jakarta und in Singapur. Und ich nicht, aber in Warschau, wenn auch nur auf dem Flughafen. Wie kommt es eigentlich, dass du nie in den USA gewesen bist? Hat man da nichts übrig für Telemann, Vivaldi und Konsorten? Ja, nun, fang doch keinen Wettbewerb im Reisen an, Pina. Erstens bist du einige Jährchen älter als Ellen und zweitens ist mittlerweile jeder schon einmal überall gewesen. Dafür gibt's keine Trophäen mehr. Spinoza blieb immer zu Hause. Kant auch, oder? In Odessa bekam ich sofort einen Sonnenbrand auf der Nase. Und Pascal hat gesagt, alles Unheil der Welt rührt daher, dass die Menschen nicht ruhig in ihren Zimmern bleiben können. Das passt aber sehr gut auf Ellens Russland. Ich nenne es aber nicht Unheil. Aber Kurt vielleicht. Kurt auch nicht. Stimmt's, Kurt? Stimmt, ich auch nicht. Anno bekam keinen Sonnenbrand. Er ist der dunkle Typ. Ich komme nicht darüber weg. Anno. Was für ein Name. Anno dazu mal. Haben seine Eltern sich geirrt oder der Standesbeamte? Das R vergessen. Was heißt der Arno? Also. Hieß er nicht ursprünglich Johannes? Ist nicht Anno sein Künstlername, Ellen? Er heißt Anno. Johannes, das ist einer seiner kleinen Söhne. Wie hältst du das denn aus, Kurt? Sie redet doch seit ihrer Rückkehr sicher von nichts anderem als von dieser Tournee, inklusive Anno. Es muss ja wohl auch sehr interessant gewesen sein. Interessant, ja. Das war es ganz offensichtlich. Ja, war es auch. Jeder Anblick, jeder Eindruck, jeder Mensch. Die russische Selle und ein deutscher Gambiss. Er spielt ja nicht Cembalo. Er spielt beides und außerdem Blockflöte und er singt. Ah ja? Aber nicht in meinen Konzerten. Ich meine, singen. Auf dem Gebiet dulde ich keine Konkurrenz. Weiter. Ja. Wir haben nichts mehr in unseren Gläsern. Oh. So. So. Danke. Gut. Ja, gut. Sherry, das ist für mich eine Umstellung. Danke. Im Krimsekt sind wir geschwommen. Wir haben in Wodka gebadet. Aber das Essen war ein Problem. Und die Apotheken. Nichts gab's. Nichts. Zum Beispiel gegen den Kater am nächsten Morgen. Ja. Das Essen war meistens ekelhaft. Das Fleisch immer so weißlich. Alles fett. Manchmal konnte ich überhaupt nichts anrühren. Natürlich habe ich abgenommen. Sie hat knapp 4 Kilo abgenommen. Die Liebe... Vermutlich viel Stress. Vermutlich war es ja hauptsächlich eine Strapaze. Oh, so würde ich es nicht sehen. Abnehmen, das hat ja nicht geschadet. 4 Kilo, Ellen, du näherst dich deinem Ideal. Wenn auch langsam. Arno findet's nicht nötig, dass ich abnehme. Er hat mich umsorgt. Er wollte immer, dass ich trotzdem esse. Dein Mann? Dein Kurt? Was findet er... Er sitzt dir gegenüber, frag ihn. Kein Kommentar. Liebe zehrt. Das Glück macht dünn. Na komm, komm. Oder bist du überglücklich? Pina ist ironisch, seit ich von der Reise erzähle. Fast giftig. Pina, ich hatte eine wahnsinnig interessante Zeit. 14 Tage lang ein furchtbar interessantes Leben. Und Kurt gönnt es mir. Er gönnt dir alles. Hm. Vorläufig noch. Ja, Pina ist eifersüchtig. Vermutlich. Sie kann sich doch nicht gut von einem Musiker vom ersten Platz deiner Weltrangliste werfen lassen. Auf dem ersten Platz ist und bleibt Kurt. Einen Gambisten oder Flötisten empfinde ich nicht als Konkurrenz. Und du, Kurt, solltest es auch nicht. Tue ich ja auch nicht. Tue ich nicht. Man kann doch eine Grundliebe haben und gleichzeitig andere interessante Menschen wichtig finden. Die sind nur das Sahnehäubchen oben auf. Vor ein paar Jahren, meine Beste, da hättest du noch wegen Pina Haus und Hof verlassen. Ich hatte sie gerade in der Rolle dieser, wie hieß sie noch? Kalamität. Ich hatte Kalamität gesehen. Ja, armer Kurt. Du hast uns am 1. April angerufen und gesagt, Ellen ist mit Sack und Pack auf und davon und auf dem Wege zu euch. Seid nett zu ihr, sie ist sehr durcheinander. Oh je, das war wirklich schlimm. Es hätte wirklich leicht sein können damals. Armer Gott. Aber wieso denn? Es war ein Aprilscherz. Und du bist zu Hause geblieben. Vergiss nicht, Ellen, ich war es, die dich aufs richtige Gleis gerückt hat. Immer wieder. Ich erinnere mich nur zu gut. Es waren ziemlich grässliche Zeiten. Hm? Aber vergiss du nicht, ich wusste ganz genau, meine Familie brauche ich. Ich brauche genau diesen Hintergrund. Kurt, die Kinder, die übrige Familie. Es wird nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Bei Pina war manchmal das Essen auf dem Teller genauso heiß wie im Kochtopf. Ich brauche genau diesen Hintergrund. Kurt, die Kinder. Im Hintergrund der Frieden des Gewohnten und an der Rampe das hochinteressante Neue. Ich war dir gegenüber nicht so verantwortungslos, wie jetzt dieser Künstlertyp ist. Du bist selber Künstlerin. Sie redet, als wäre sie der Ehemann. Sieh dir Kurt an, Pina, der bleibt seelenruhig. Wofür du ziemlich wenig Verständnis haben dürftest, wenn ich mich richtig zurückerinnere. Gambist, Cellist, Flötist, sind das Männer? Richtige Männer? Leute, die auf diesen antiken Saiten zirpen und an furchtbar leisen Flöten lutschen? Was ist mit dem Sex bei denen? Nicht nur die Flöten hört man kaum, diese ganze alte Musik ist so leise. Vielleicht sparen die Interpreten ihre Wucht für den Sex auf. Schon mal so herum gedacht. Schwer vorstellbar. Dieser Anno sieht dermaßen verträumt aus, wenn das Foto stimmt. Warum hast du mir ein Foto von ihm geschickt? Damit meine beste Freundin teilhaben kann. Ist mir zu anrüchig. Teilhaben an etwas derart. Fang nicht an, mich zu kränken. Pina, ich finde, du solltest Ellen weiter von ihrer Reise erzählen. Sie ist doch total auf dem Ego-Trip. Tut manchmal ganz gut. Uns hast du überhaupt noch nicht gefragt. Wie es in der Familie geht, nichts. Wie geht's denn? Alles in Ordnung? Hast du vergessen, dass Walter und ich heute Vormittag eine Trauerfeier absolviert haben? Das habe ich nicht. Du hast mir gesagt, dieser Schwager stand euch nie sehr nah. Und trotzdem, mein Todesfall ist ein Todesfall und ich möchte nicht wegen einer Romanze diese andere Ebene vergessen. Ich will den Sarg noch vor mir sehen. Übrigens, Walter, findest du nicht, der Sarg war ziemlich klein? Särge sind immer ziemlich klein. Ist mir nicht aufgefallen. Jens aber war groß. Sicher 1,80 oder sowas. Ja, ja. Ich frage mich, ob die an großen Leuten irgendwas machen. Was? Knochen zertrümmern, irgendwas, um sie kleiner und in die Särge zu kriegen. Na ja. Das glaube ich nicht. Weil es eine weltliche Trauerfeier war, dachte ich, es wäre ohne seinen Sarg und es ginge ohne Rührung ab. Aber dann ertönte von irgendwoher Musik, etwas Klassisches, ja. Ein Klavierkonzert, vielleicht Mozart, kann aber auch Schubert gewesen sein. Nebenbei, das war ganz leise, es hat gedauert und gedauert, bis ich realisiert habe, aha, das ist Musik. Pina, klassische Musik und doch leise? Wir saßen ja auch in keinem Konzertsaal, wir waren in einer Friedhofskapelle. Hm. Ich habe die Musik vom ersten Ton an realisiert. Ja. Naja, und dann ging es eben doch los mit der Rührung. Bekam sofort ein Kloß im Hals. Weltliche Musik. Aber kann Musik, ich meine, ernstzunehmende, geniale, unbegreiflich schöne Musik überhaupt weltlich sein? Kann sie allein von dieser Welt stammen? Kunst, überhaupt. Die Musik war es, die mich ergriffen hat. Und zum ersten Mal konnte ich diesen Toten bedauern, so richtig. Diesen Jens, unseren Schwager. Das Schöne hat mit dem Tod zu tun, weil es das Rätsel der Vollkommenheit in sich verschließt. Braucht jetzt nicht mit trüben Gesichtern rumsitzen. Eigentlich nett von Gott, all diesen verbitterten alten Männern nichts übel zu nehmen. Ich denke jetzt nicht an Jens. Ich denke an den berühmten alten und zuletzt mürrischen Dichter, der kürzlich gestorben ist und es auch atheistisch haben wollte. Jeden Pfarrer... Pfaffen hat er gesagt. Pfaffen, genau. Jegliches Amen an seinem Grab hat er sich streng verbeten. Ja, ja. Das ist nun mal unterschiedlich. Streng dich nicht an, Schätzchen. Kurt redet nicht gern. Mhm. Er ist sowieso nicht. Und schon gar nicht über Tod und Gott und dergleichen. Dabei ist er katholisch. Walter redet auch nicht gern darüber. Frauen reden so über die Maßen gern, dass es für sie keine Rolle mehr spielt, worüber. Vom Friseur bis zum lieben Gott. Ich finde es einfach unintelligent und fantasielos, nicht wenigstens Standardagnostiker zu sein. Jemand, der zweifelt und doch unbedingt glauben will, sich mit dem besten Angebot zur Rettung seiner blöden, puren, simplen Sterblichkeit nicht einmal beschäftigen will. Verstehst nicht? Anno ist auch so ein Zweifler. Aber wenn ich singe, sagt er, hören die Ungewissheiten auf. Dann geht ihm ein Licht auf. Dir braucht bloß eine Zeit lang, eine ziemlich kurze Zeit lang Komplimente zu machen und schon verfällst du ihm. Kommt mir irgendwie bekannt vor. Ha? Da kenne ich noch eine andere Frau. Naja. Wer im Glashaus sitzt, der ist auf die Na endlich, da hörst du es, du Heilige. Gesessen hat. Ich finde es nicht mehr originell. Ehebruch ist so langweilig und so abgedroschen. So wie alles andere. Nee, entschuldige, Kurt, aber wir sollten nicht drum herum reden. Es gibt Dinge, die mich nichts angehen. Die Ellen selber wissen muss. Wie sehr du doch Kurt unterschätzt. Da siehst du es mal. Kurt ist ein moderner, aufgeschlossener Mann. Er denkt nicht totalitär. Und über Ehebruch kann man mit ihm nicht sprechen. Er sieht die Dinge anders. Also? Du hättest sehen sollen, wie hübsch er mit den Kindern das Haus geschmückt hat. Und es gab zum Willkommen über der Haustür eine Girlande. Ich hätte das nicht gemacht. An deiner Stelle hätte ich gar nichts gemacht. Warum nicht? Hat uns Spaß gemacht. Ach, armer Kurt, ich weiß gar nicht, ob das noch Toleranz er ist oder was. Armer Kurt, er ist die Hauptperson. Doch das ist er und er weiß es. Und deshalb ist es auch Toleranz und nicht irgendwas Schwächliches, Blödes. Ja, nächste Woche fahren er und ich nach London. Im Herbst dann Paris. Was machst du da? Ich lege eine Platte auf. Eine Ehepaarreise. Gemütlich. Du brauchst Abwechslung. Zwischendurch eine ruhige Reise. Du wirst wieder deine 4 Kilo draufkriegen. Verwechsel bloß nicht London mit Moskau. Und Kurt mit Anno. Pina! Im Sommer fahren wir mit den Kindern nach Fehmarn. Mhm. Ich verstehe nicht, was... Warum ihr die deutschen Inseln abklappert? Holland ist nicht nur billiger, ist auch näher, Holland. Die Leute sind viel legerer. Ihr zahlt keine Kurtaxe, alle in Schwachsinn. Das Reglement mit den Badezeiten erspart ihr euch auch. Wir finden die deutschen Inseln noch natürlich. Keine Autos. Überhaupt mehr Naturbewusstsein. Hat dieser Gambist nicht auch einen Haufen Kinder? Treue. Ah, der Moment, das ist schön. Ich nehme mal hin. Endlich sehen, treu bis zum. Ja, Grabe. Jetzt lass das doch. Einmal genügt. Verbraucht sich. Ja, gut, okay. Anno hat mit denen seiner neuen Frau zusammen 5 Kinder. Hey. Seine Frau ist übrigens eine tolle Frau. Also, besser so. Eigentlich ist sie eine tolle Frau, aber nur noch ziemlich runtergewirtschaftet. Diese Ehe ist im totalen Stress. Anno mag auch nicht, wie sie mit den Kindern umgeht, so rational. Er ist mehr emotional. Mhm. Er stellt fest, dass sie in vielem sehr gegensätzlich sind. Merkwürdig. Plötzlich spürt man, dass man unglücklich ist. Da sind sie alle unglücklich. Alle Ehemänner, denen sich die Gelegenheit für ein Abenteuer auftut. Na, verdammt unglücklich. Und was ist mit den polygamen Ehefrauen? Ich bin unglücklich und glaube ich auch nicht polygam. Nicht direkt. Erst recht auf einer Russlandreise sind solche Männer ziemlich unglücklich und brauchen Rettung. Aber die tolle Frau, die er hat, ist eine Variante, stimmt's? Was? Beim letzten Mal, bei diesem Maler, hast du das seine Frau ganz unmöglich gefunden. In Moskau ist Ellen in eine Demo geraten. Bei Schneetreiben... Jobis Frau war ein Unglücksrabe. Mhm. Sie ist's immer noch. Ich traf sie neulich zufällig bei uns in der Fußgängerzone am verkaufsoffenen Samstag. Und sie sah aus wie Ende 50. Oh, Verzeihung, Pina. Sie kann nichts aus sich machen, im Unterschied zu dir. Tausend Dank. Auch du wirst eines Tages Ende 50 sein. Oh, grässliche Vorstellung. Bei Schneetreiben eingekesselt in diese Demo. War's nicht auf dem Roten Platz? Und in Leningrad... Petersburg. Wir hatten in Leningrad nur einen Tag, leider zu wenig Zeit für Sightseeing. Pech. Ausgerechnet in Petersburg? Das ist eine dumme Organisation. Oh, aber sonst hat sich die Konzertagentur sehr bewährt. Gerade bei der Organisation. Bis auf das Doppelzimmer-Desaster. Aber wenn man in Petersburg war und nicht mal in der Eremitage... Da war sie doch, sie hat schon früher erzählt. Ihr wart doch sogar ziemlich ausführlich in der Eremitage, oder? Warum bist du denn so nervös? Am besten holst du jetzt die Torte. Ja, das finde ich auch. Wir hatten alle genug Sherry. Das war im italienischen Kabinett, wo Anno von einem Dominischino gar nicht mehr wegzukriegen war. Maria Magdalena, von den Engeln gen Himmel getragen, 17. Jahrhundert, glaube ich. Es gibt mehrere italienische Kabinette, soviel ich weiß. Na ja, und in einem davon. Hans-Peter und Irene warteten schon im spanischen Saal. Du kicherst und lachst dir was zusammen, das nicht zu fassen. Entschuldigung. Was war mit der Torte? Ja, das ist eben das Harmlose. Es war einfach unheimlich schön. Und alles wahnsinnig anders und furchtbar vereist. Aber was wollte ich sagen? Harmlos. Was? Dass es harmlos war. Ja. Zu Hause hat sie ein anstrengendes Leben. Ja. Kinder, Haushalt, der Beruf, das Hin und Her auf der Bahn. Selbstverständlich. Ein fremdes Land wirkt wie Therapie. Ja, dann der niederländische Saal. Da war es ein Van Dyck, von dem Anno sich nicht mehr losreißen konnte. Susanne Fourmont und ihre Tochter Katharina. Noch ziemlich im Charakter seines Lehrers Rubens, sagt Anno. Rubens, du müsstest wieder zunehmen, Ellen. Gab's auch bei dir irgendwelche Gemälde, man nicht weglotsen musste? Wo steckt sie denn, deine Torte? Es war eben so, dass Anno mir sehr viel erklärt hat. Und deshalb konnte ich mit seinen Lieblingen auch am meisten anfangen. Vielleicht haben wir in London Zeit für die National Gallery und im Herbst in Paris für den Louvre und das Centre Pompidou. Nach der Eremitage wird alles ein Abstieg sein. Weniger die Gemälde, aber man hat sich so weit weg von allem gefühlt. London, Paris, das ist fast, als wäre man nirgendwo hingefahren. Oder bloß nach Köln. Na. Kurt, deine Frau hilft dir sparen. Wir sprechen uns wieder. Und ich will nicht nach Köln. In Köln bin ich jede Woche. In Russland kannst du nicht mal einen einzigen Buchstaben entziffern. Ja? Ich konnte es ziemlich bald. Du bist in einer anderen Welt. Aber nur, wenn du wirklich allein losziehst. Ich bin damals ganz allein, ohne irgendeinen aus unserer Vierergruppe, einen Nachmittag lang durch die Stadt gelaufen. Ich kam in ein schönes Viertel. Gelblich angestrichene Häuser. Eine richtige Tschechow-Gegend. Genau in einer dieser Straßen hätte die Frau aus der Erzählung Flattergeist wohnen können. Ich bin sicher, mir hätte das geschadet, damals verliebt und zu zweit gewesen zu sein. Irgendwelche Romantik durch irgendeinen, der neben mir herläuft und mir unentwegt alles Mögliche erklärt, dass ich gar nicht wissen will. Ich finde, erklärt kriegen sehr wichtig. Man lernt viel. Wer will denn dauernd lernen? Einen um sich haben, der sich als mein Mentor aufspielt, ist ja schrecklich. Der Kaffee müsste wirklich so weit sein. Ich habe mir immer nur gedacht, halt doch endlich den Mund. Als mir irgendwann mal ein Priester jedes Steinchen in einer alten Kirche erklärte. Aber wenn es kein Priester gewesen wäre, sondern jemand, mit dem du gern zusammen bist. Was denn das? So jemand hätte mich erst recht gestört. Er hätte meinen Eindrücken geschadet, meinen selbstständigen Eindrücken. Man kann nicht richtig denken in Gesellschaft. Nicht assoziativ empfinden und sowas. Der Bewusstseinsstrom läuft ständig in lauter Schleusen. Es wäre nur Romantik gewesen, nicht Originales, nichts von mir. Und ich hätte statt in dem Moskauer Viertel überall sein können. Verliebt sein kannst du in jedem Nachbarort, in einer Kneipe. Pardon, Gott, ich habe jetzt mit verliebt nicht Ellen gemeint. Ich habe da an mich gedacht. Klar. Der Kaffee, die Torte. Verliebt oder nicht, Ellen hat ein großes Herz. Und du erst recht. Kurz nach unserer Hochzeit war sie nach einem Konzert dermaßen begeistert, dass sie am Bühnenausgang auf den Dirigenten gewartet hat, um ihm zu danken und all das. Sie ist sehr empfänglich. Ja, in meines Vaters Haus sind viele Wohnungen. Johannes 14, 2. Wie verdutzt werden die sein, der arme Schwager Jens und der mürrische alte Dichter, wenn sie mittlerweile Gott erkannt haben und dass sie sich umsonst ihr Leben vermiest haben. In Kiew war ich mit den Füßen im Dnieper. Eiskalt, obwohl wir so geschwitzt haben. Das Wasser ist schmutzig gelb. Das hat aber nichts zu sagen. Das kommt von den Überschwemmungen der Ufer zur Zeit des Eisgangs. Im Dnieper gibt es noch nur Steilufer. Man kann doch nirgendwo runter an den Fluss. Und ob man kann, ich konnte, wir konnten. Lass doch gut sein, Pina. Deine Reise war vor 20 Jahren. In 20 Jahren ändert sich ja nicht die Geografie, oder? Gut, ich sehe nach dem Kaffee und bring die Torte mit. Warte, ich komme mit in die Küche. Also, wenn du es gut mit mir meinst, lass mich ein paar Minuten allein. Ich brauche das. Wir hatten heute Morgen diese Trauerfeier. Und ich will nicht den ganzen Tag über Flirts reden. Aber du bringst alles immer in diese Richtung. Lass mich jetzt allein, ja? Na schön. Warum ist sie so gereizt? Sie ist ein bisschen überarbeitet. Aber man sieht sie in letzter Zeit fast gar nicht auf dem Bildschirm. Macht sie Theater? Sie bereitet dieses und jenes vor. Wartezeiten können anstrengender sein als die Arbeit. Hat vorhin gesagt, sie benimmt sich, als wäre sie Kurt, als wäre sie der Ehemann? Kurt, findest du nicht? Keine Ahnung. Das kann man so und so sehen. Es gibt nicht den Ehemann offensichtlich. Sag selber, Walter. Ist Kurt nicht ideal als Ehemann? Er weiß nicht, was das ist, Eifersucht. Obwohl, ich vermisse Gespräche. Aber es muss nicht sein. Und er braucht nicht zu wissen, was Eifersucht ist. Denn das ist zweierlei. Meine Liebe zu meinem Mann. Und auf der anderen Seite ein bisschen Romantik. Vergeht ja schnell. Und ich weiß immer, was ich zu verlieren hätte. Kurt, tu es mir zuliebe. Fang was mit einer Studentin an. Oh, mir den Gefallen. Du hast doch sicher ein paar dabei, die hübsch sind. Ist aber auch kein sehr moralischer Vorschlag. Wir sollten dein großes Herz testen. Ich wüsste nicht, wozu das gut sein soll. Pina meint als Rache. Als Experiment. Nicht nötig. Ich weiß schon, dass ich entsetzlich eifersüchtig wäre. Aus Gleichgewichtsgründen. Gerechtigkeit. Keine Veranlassung. Ich hab's ja gesagt. Er ist ideal. Du, Pina, was diese Torte betrifft, bei uns wird sowas vorher aufgetaut. Was soll das heißen? Stimmt was nicht? Sie ist tiefgekühlt. Ja, sie ist steinhart. Was ist los mit dieser Torte? Du hörst es doch, sie ist noch gefroren. Aber warum denn immer noch? Ich hatte sie zwar im Eisschrank. Das wird dauern. Ich erzähle euch einen Witz. Die zwei sind gerade erst ein paar Tage lang verheiratet. Und er sagt zu ihr, die das Essen auf den Tisch stellt, sei nicht verletzt, Liebling, aber bei meiner Mutter wurde Tiefkühlkost immer vorher erst aufgetaut. Also weg damit. Stell ich sie jetzt in die Sonne? Los nicht. Lass mal, ich mach das. Er schmeißt auch noch deinen Haushalt, mein einmaliger Kurt. Oh ja, ich bin gut dran mit ihm. Und er mit dir? Das ist nicht deine Entscheidung und er wird's wissen. Und was servierst du nun statt der Eistorte? Eistorte, na eben, so heißt sie. Und ich dachte, das sei eine Eistorte. Sonst ist nichts Gescheites da. Ich habe mich ganz um diese Eistorte verlassen. Lass Kurt schnell losfahren. Wo ist eure nächste Konditorei oder ein Supermarkt? Er macht das. Anno wäre in einem solchen Fall total hilflos. Er ist dir eigentlich nicht unähnlich, Bitte, Pina. Nein, Ellen, schon wieder, Anno. Du hast keine anderen Themen mehr im Kopf. Das stimmt ganz und gar nicht. Wir haben sofort für die Kurden gespendet. In Russland habe ich bei diversen Leuten alles gelassen, was ich entbehren konnte. Und kaum war ich zurück, nach 38 Stunden Bahnfahrt und völlig ausgehungert und mir taten alle Muskeln weh, da habe ich auch schon veranlasst, dass wir spenden. Und zwar sofort. Und zwar nicht nur für die Kurden. Wir haben ja x andere Dauerverpflichtungen, Ökosan und so weiter. Gegen das Aussterben von gewissen Tierarten und sowieso Kinder, UNICEF und dergleichen. Nimm mich alles furchtbar mit. Kurt auch. Und Anno und seine Frau, die sind auch ganz enorm betroffen. Betroffen, natürlich, betroffen. Von einem Betroffenheitsorgasmus mit einer Volkshochschulkurse habe ich neulich gelesen. Also ich weiß nicht, ob dein Walter dich gern so reden hört. Was? Was macht denn Kurt so lange mit der Torte? Er wird es schon wissen. Er ist die beste Hausfrau und zugleich der beste Ehemann. Er ist ein richtiger Halt, ein Freund. Und beim Einschlafen fantasierst du dich in irgendeine Szene mit deinem Anno zurück und versuchst, was Schlüpfriges zu wiederholen. Woher weißt du in diesen Dingen so gut Bescheid? Ich weiß wirklich erstaunlich gut Bescheid. Ich habe Fantasie. Frauen wie dich, Frauen in deiner Situation. Ich weiß nicht, wie viel ich davon gespielt habe. Ach was, nur gespielt? Wahrhaftig, und du solltest wenigstens das gemeinsame Schlafzimmer aufgeben. Gebe ich auf keinen vorübergehen, solange das da abläuft. Ich würde mich nicht gebrauchen Da liegt fühlen, der harmlos und gutartig neben dir, dein zweckmäßiger. Das ist derart wohltuend und gemütlich und nebenan die Kinder ein richtig Apropos gutes die Kinder, Gefühl. Pass bloß auf, dass die Kinder dir nichts anmerken. Ich könnte mir vorstellen, dass dein Stimulanz für sie das Gegenteil von einem Stimulanz nicht ist. Nicht die Spur. Mach die Kinder nicht traurig. Ich finde, wenn einer in der Familie sich bereichert, oder wie ich es nennen soll, dann profitieren alle anderen mit. Daran glaube ich nicht. Und sie werden Anno kennenlernen. Sie könnten auch seinen Stall voll Kinder kennenlernen. Das kann auch eine richtige Familienfreundschaft werden, wenn ich das mal vom Anfangsstadium wegbuxiert habe. Gott, wir haben beschlossen, dass du uns eine Ersatztorte oder sonst was Schönes holst. Du bist so. Das soll er nicht. Wo habt ihr den nächsten Laden dafür? Er ist Gast. Ich werde fahren. Du fährst aber nicht gern, weiß ich doch. Und Kurt macht's nichts aus. Nein. Wir sind die Jungen. Wo ist eine Konditorei? Ich werde gehen. Ich brauche Bewegung. Ich habe richtig eine Gier drauf, loszurennen. Ich brauche andere Gedanken. Du wirst schön wieder bei an deine Trauerfeier bleiben. Denken. Ja, ist gut. Die, ich war schon wieder völlig verweltlicht. Also das ich fahre mal los. Werde schon was auftreiben. Und gerade deshalb bringt sie ich einen Ich komme draus. Ich erkläre den es Weg. Kommt diese Sehnsucht auf. Ohne die Geistlichen wäre eine Beerdigung gar zu traurig. Oh, das habe ich von Jules Renards Ideen gefunden. Gut. Ideen in Tinte getaucht. Wir wollten ja einen Gottesdienst, einen russisch-orthodoxen mitmachen. Aber es kam nicht dazu. Stattdessen aber waren wir an Tschechows Grab über Eis geschlittert. Warst du an Tschechows Grab? Kurt meint, er findet sich zu Wenninger durch. Selbstverständlich war ich an Tschechows Grab. Ich glaube, da warst du nicht. Ich war an Tschechows Grab. Du hast es nicht erzählt. Dann habe ich es halt nicht erzählt. Du warst aber in der Datscha von Tolstoi. Oh ja, das war ein Autoausflug. Dichter Laubwald auf der ganzen Strecke. Es ging immer geradeaus nach Süden. Und der Laubwald war auch so dicht um Tolstois Datscha herum. Eine fremdartige, verwunschene Idylle. Ganz entrückt und so still. Und ich war allein. Wieso denn das? Ihr alle vier wurdet doch dorthin gefahren. Ich meine mit allein, dass ich mich innerlich absentiert habe. Es waren zwar andere dabei, aber in keinen war ich verliebt oder sonst wie interessiert. Und auch später auf der Reise nach Indonesien und nach Australien habe ich das so gemacht. Aber in Tschechien... Man kann allein sein, selbst wenn eine Menge anderer Leute drumherum sind. Und dann in Adelaide aber ein Tschechows endlich, Grab zu sein mit einem, der dir einiges über Tschechow erklären kann. Und ebenso an Dostojewskis Grab. Das bereichert. Erklären. Tschechow braucht sie wirklich keinen Unterricht mehr. Sie hat die wichtigsten seiner Frauenrollen gespielt. Ich muss wieder an Tschechows Flattergeist denken. Die Hauptfigur ist eine chronisch durch irgendwelche Künstler verführbare Frau. Und ihr Mann ist treu und geduldig und wird immer trauriger. Komm. Muss es mal wieder lesen. Ich glaube, er stirbt. Komm. Vielleicht bringt er sie sogar um. Such keine Parallelen. Seine Frau kann das Flirten nicht lassen. Sie strebt von ihm weg. Du hast mir diese Flattergeist-Geschichte schon früher unter die Nase gerieben, als ich meine leidenschaftliche Zeit mit dir hatte. Und dann nochmal, als diese andere Sache akut war. Aber damals mit dir. Ich habe mich wirklich für lesbisch gehalten, so nebenbei. Also quasi wie... Meine Freundinnen laufen mir davon. In meinem Fall, du hast das so gewollt. Du kennst doch meine sogenannte alte Dame. Hm? Diese Reh. Ja. Als Kind hieß sie Rehlein. Ja. Das passt nun nicht mehr. Sie sieht mehr wie ein Ochsenfrosch aus. Naja. Und jetzt lebt sie wieder in Potsdam. Ja. Und hat ihre Ex-DDR-Verwandten um sich. Und plötzlich wimmelt es von Neffen, denen sie Geld leiht. Ja, sie schenkt es. Ja, ja. Sie schenkt es. Sie finanziert Arztpraxen, lässt sich was vorjammern und sich umturteln. Also seit sie in Potsdam lebt... kam sie mir schon ziemlich in diese Neffen verliebt vor. Und mir hat sie viel seltener Briefe geschrieben und Taschentüchlein oder Pralinen oder Waschlappen geschickt. Ja, aber jetzt hat sie sich, und sie ist 80, ganz massiv verliebt in ihren Steuerberater 37. Du bist boshaft. Nein, ich sage, was ist. Über ihn schreibt sie mir zum Beispiel tadellose Manieren, andere preußische Tugenden, sicherlich kein Erbschleicher. Sie hat nämlich dauernd Angst, alle Welt interessiere sich dafür, sie zu beerben. Ständig ändert sie ihr Testament. Ja, in ihren Notar ist sie auch leicht verliebt. Die Liebe hört nimmer auf. Da habe ich ja gute Aussichten, gut zu wissen. Das Leben ist so eintönig ohne die Liebe. Aber im Ernst, Pina, wenn man dich nur noch so selten im Fernsehen sieht, wandern die Fans ab. Im Moment kotzt mich das Drehen an. Ja, die Angebote halten sich in das Grenzen, ist es nicht. Gesagt. Es gibt keine guten Rollen für Ihren Jahrgang. Sehr taktvoll. Nein, ich weine um keinen meiner Fans. Ich brauche Distanz. Siehe Adelaide oder die Straßen von Moskau oder Tolstois Datscha. Ohne Distanz zu anderen Menschen denke ich nicht richtig. Ich denke da nur Gelegenheitskleinigkeiten, so wuselig. Ich habe Sehnsucht danach zu wissen, wie man denkt. Fest steht, du kannst sie nicht hinsetzen und beschließen, jetzt denke ich. Schnell mal zwischendurch, nebenbei, jetzt du wo er weg auch ist. Wissen, woran. Findest du es eigentlich besonders geschmackvoll, dermaßen unentwegt von diesem Musiker zu reden und dann noch so schwärmerisch vor Kurt? Du, meine Liebe, hast dir bisher gerade darüber auffallend es wenig betrifft Gedanken ihn gemacht. Nicht ihn und mich. Ellen schwärmt noch gut, das ist ihre Sache, aber du, Pina, du bist ziemlich direkt. Vor allem in deinen Interpretationen und Schlussfolgerungen. Und ich es glaube, ist nicht deine Sache, da ist der Unterschied. Liebe. Mich mag sie zurzeit nicht übermäßig. Es liegt an dem Problem, die sie zurzeit mit allen möglichen Leuten hat. Sie fühlt sich vernachlässigt. Sie braucht doch Distanz. Ach, was, aber ist eine, alles die sie selber Quatsch. Zu Wege gebracht hat. Ich leide nicht, wenn irgendein Fan aufhört, hinter mir her zu man sein. Man lässt sich aber nicht gern vom ersten Platz verdrängen, wenn man mal Weltranglisten-Erste war. Aha. Bezieh das mal auf deinen Mann. Nein, nein, nein, nein. Er bleibt doch der Erste. So was Geduldiges, ich kann es nicht fassen. Lieber Himmel. Und außerdem kann ich es auch nicht besonders männlich du finden. Altmodisch männlich, was soll denn das sein? Sag du was, Walter. Ich? Ja. Ja, also ich anstelle von Kurt. Na, du würdest herumtoben, schimpfen, duellieren wollen. Ah, wie grauenvoll. Und er wäre im Recht. Es, ist vielleicht es wäre sicher schwer auszuhalten, aber ich fände seine Reaktion angemessen. Das ist eine Generationsfrage. Kurt ist der zeitgenössische Typ von Ehemann. Zeitgenössisch. Er fasst mich nicht als seinen Besitz auf. Außerdem kann er sich darauf verlassen, dass ich ihn für meine Hauptperson halte. Wie beruhigend. Ja. Er ist der feste Standort, sozusagen das Stadthaus. Und Anno, wer ist der attraktive Ferienbungalow für romantische Abstecher? Ellen, Kleines, ich meine es doch gut mit dir. Wenn ich in irgendwelchen Schwingungen... Schwingungen? Was ist denn nun das schon wieder? Wenn ich Auftrieb habe, er profitiert davon. Die Kinder auch. Ich bin dermaßen durchstimuliert. Das färbt doch ab aufs Familienleben. Das willst du uns immer wieder beteuern. Ja. Lächerlich. Also ich ließ mir das nicht gefallen. Nicht so zum Beispiel. Walter ist verliebt. Er ist in diesem legendären siebten Himmel. Und vor lauter Hochstimmung zieht er mich mit hinauf. Mindestens bis in den fünften. Das würde bei mir nicht funktionieren. Im Gegenteil, ich würde stattdessen in der Hölle brutzen. Walter ist immer nur in dich verliebt gewesen. Und Kurt in dich. Du wärst eifersüchtig. Ich wäre eifersüchtig. Genau wie ich und wie es Walter wäre. Ja. Ich meine, er war es schon, leider. Stimmt. Bei mir, da wäre es mehr als nur Eifersucht. Ich würde mich ekeln. Ja, naja, es wäre Ekel. Das muss der Altersunterschied sein. Heute dulden sich Partner. Wir sollten nachher, wenn Kurt zurück ist, das Thema wechseln. Ich denke, Kurt macht es nichts aus. Sie gibt nicht auf. Walter, wir sollten nicht ganz und gar vergessen, dass wir heute Vormittag noch in einer Friedhofskapelle gesessen haben. Ja, schon gut. Wir waren in Todesnähe. Mal langsam, Pina, das waren wir nicht. Dieses Thema liegt ihm auch nicht besonders. Ich kann ja weiter von Russland erzählen. Ich habe die Orlov-Juwelen gesehen. Ach. Ich stelle mir eine Witwe vor, wie sie plötzlich von einem kleinen Freudenschimmer erschrickt. Auf irgendwas freue ich mich plötzlich, keine Ahnung vorerst worauf. Aber da gibt's irgendwas für mich in der Witwenzukunft, das erfreulich ist. Diese Witwe, unsere Witwe, diese Schwägerin, sie wird sich zum ersten Mal in ihrem Leben richtig satt essen können. Nicht in ihrem Leben. Du meinst, sie wird das essen können, was sie auch mal mag. Irgendetwas Vernünftiges, was Ungesundes. Sie leistet sich einen kleinen Exzess zum ersten Mal. Seit ungefähr 40 Ehejahren schläft sie, solange sie will. Sie schläft sich aus. Jens war ziemlich streng. Sie hatten ziemlich strenge Lebensgewohnheiten. Aha, manche Ehen sind so einengend. Das gibt's immer noch, furchtbar eingeengte Bindungen. Auch in unserer Generation. Habe ich euch erzählt, wie ich plötzlich mitten in einer Zigeunerkapelle gestanden und Summertime gesungen habe? Hast du? Summertime. Pina, dich will Anno übrigens auch kennenlernen. Ich habe viel von dir gesprochen. Natürlich will er das. Er brennt darauf, dich kennenzulernen. Dich natürlich auch, Walterchen. Genau wie die Kinder. Ja, dringend. Und Kurt. Er möchte Kurts Freund werden. Ein Drehbuch, das Leben schrieb. Er denkt daran, eine Art Sprechoper zu komponieren. Er hofft, du könntest dich für die Hauptrolle erwärmen. Es ist ein sehr interessantes Projekt. Er hat die Briefe von Adele Schopenhauer entdeckt. Da kannst du mich sofort wieder von der Besetzungsliste streichen. Pina macht nur todsichere Sachen. Sie macht nicht mit bei irgendwelchen Luftschlössern. Naja, und die gut, Gage er hat Hirngespinste. Er wird von seinen Einfällen geradezu gejagt. Er ist ja nicht glücklich. Auch in seiner zweiten Ehe nicht mehr. Seit er dich sah. Es hat wohl was damit zu tun. Zuerst waren es meine Augen. Sowas von Augen hat er noch nicht gesehen, sagt er. Sowas von blau. Und wenn ich mich aufrege oder ähnliches, dann würden sie grün. Eine Frau schwärmt ihrer Freundin vor, ein Musiker habe ihre Figur gerühmt. Die Freundin antwortet, jetzt fehlt dir nur noch ein Bildhauer, der deine Stimme anbetet. Aber warum sollte ein Musiker nichts von Augen verstehen? Übrigens, meine Stimme, die war es noch vor meinen Augen bei Anno und das zählt für mich am allermeisten. Meine Stimme ist schließlich meine Existenz. Als Sängerin gehen für mich die gefährlichsten Komplimente so. Du bist nie zu tief, auch nicht um eine Nuance. Dein zweigestrichenes hohes A, diese leichte Vibration des Tons, diese Klarheit und so weiter, das sind die Komplimente, die mir zur Gefahr werden. Es wirft mich einfach um, wenn jemand mich in meiner Kunst so absolut bejaht und begreift. Oh, Walter geht. Wird's dir langweilig? Nein, ist alles hochinteressant. Bleib trotzdem da, Walter. Dass Männer nicht dauernd reden wollen, das ist wieder etwas, das ich persönlich männlich finde. Dieses Redebedürfnis bei Frauen, es ist sowieso immer vorhanden, aber wenn sie sich verliebt haben... Du weißt doch, ich habe schon als Kind zu viel geredet. Man sollte den Mund halten. Wenn ich zum Einkaufen ging, hat meine Mutter mir eingeschärft und erzähl bitte nicht, wie es bei uns ist. Pina, du bist schon immer sexfeindlich gewesen. Ist sie das? Sehr aufschlussreich. Vergiss nicht, dass sie nicht chronisch über 50 ist. Sie war nicht immer so alt wie heute. Sexfeindlich, das ist doch Unsinn. Nur nicht sexbesessen, nicht dermaßen geistfeindlich. Ich bin für Sublimieren. So, so. Ja, immer gewesen. Gut, man kann für etwas sein und dagegen verstoßen. Du hast was gegen Sex. Ich hatte bloß nie Lust, mit dir rumzuschmusen, so weich an weich. Ja. Wenn Frauen sich umarmen, ist alles so weich. Das kann aber auch sehr schön sein. Überhaupt das Lieben. Es ist sicher das schönste von allen denkbaren Lebensgefühlen. Irgendwie. Irgendwie? Wie denn nun? Ellen kann lieben und leiden. Du gönnst dir diese kleine romantische Verwirrung nicht. Das ist sehr interessant. Seit wann gönnst du irgendwem kleine romantische Verirrungen? Das wäre ja ein ganz neuer Zug an dir. Was ich allerdings nicht vertragen kann, das ist... Ihr Frauen seid chronisch auf der Suche nach Romanzen, Kitsch, Schmalzigkeit, Verliebtsein, ihr Nachverehrern. Also. Deshalb bringt ihr es auch zu nichts. Also. Ellen ist eine gefragte Sängerin. Ja. Ich bin eine ebensolche Schauspielerin. Also wir beide haben es zu etwas gebracht. Ich rede von Frauen allgemein. Und ihr würdet auch für den ersten Besten alles hinschmeißen, benebelt von seinen Gefühlswallungen. Niemals also, und für keinen meinen Beruf aufgeben. Ihr seid wankelmütig, inkonsequent. Ich bin ziemlich narzisstisch, das stimmt. Narzisstisch gestört, das seid ihr. Wenn man euch nicht unentwegt anbetend zu Füßen liegt, glaubt ihr nicht mehr an euch. Lobi, das ist jeder Mensch braucht Anerkennung, auch Männer. Dass Frauen gejammern um bessere berufliche Chancen und die ihnen adäquaten Positionen. Und doch seid ihr nur halb bei der Sache. Ja, ihr braucht so viel Zeit für den Friseur, die Kosmetik, die Mode. Vergiss nicht, dieser Anno ist ein Mann. Ein Mann gehört immer dazu beim Ehebruch. Ehebruch klingt so garstig, so nach Scheidungsanwalt. Du brauchst heute für eine Scheidung keinen Ehebruch mehr. Also zum Verführen gehört immer auch ein Mann. Kein Mann verführt allein, einfach so. Männer achten genau auf Signale und die Signale kommen von den Frauen, das ist wissenschaftlich erforscht. Kein Mann fängt was an mit einer Frau, wenn sie nicht zuvor signalisiert hat. Üblicherweise seid doch ihr Männer die Untreuen. Und immer mit irgendeiner Frau, oder? Statistisch gesehen laufen mehr Männer als Frauen weg, glaube ich wenigstens. Und wohin laufen sie? Sie laufen zu einer Frau. Welche Liebe hast du eigentlich gemeint? Die das schönste von allen Liebesgefühlen ist. Du meinst nicht die zu Eltern Liebe. Oder zu den eigenen Kindern. Du meinst nicht Kurt und deine Kinder und die übrigen Verwandten. Vorhin habe ich an Anno gedacht. Wir haben ja auch über nichts anderes gesprochen. Die andere Liebe, die zu den Angehörigen, die ist nicht schön. Sie ist auch nicht stimulierend. Sie Kinder, macht dir keinen heißen Kinder Kopf, kein Herzklopfen. Kein. Ja, diese Liebe ist anstrengend. Manchmal. In ihr wohnt die Sorge, ach, die hör mal, Angst vorm Sterben. Meine Eltern und die übrigen Verwandten sind noch jung. Sie machen mir keine Sorgen. Ich versuche ja zu verstehen, dass du so denkst. Meine liebe Pina, was dich heute so streng macht, das ist nicht dein Erbarmen mit Kurt und auch nicht deine neuerdings so fabelhafte Ehemoral. Du bist in letzter Zeit auf dem Pharisäertritt. Über die Pharisäer wird immer nur dummes Zeug geredet. Frag einen Theologen. Sie waren gescheite Leute, gute Christen. Gestern warst du extrem erbarmungslos bei dieser Abtreibungsdiskussion. Neulich bei meiner Schwester fast war ich aber Papst auch selbst. Sehr gegen Abtreibung. Ich weiß nicht, ein Lebewesen. Die Wissenschaft kennt doch exakt den Zeitpunkt, von dem an überhaupt erst von menschlichen Lebewesen gesprochen werden kann. Ich finde es ja bloß idiotisch und antiquiert, dass Leute Kinder kriegen, die sie nicht wollen und dann das ganze Abtreibungstheater inszenieren. Sie könnten Vorkehrungen treffen. Sie könnten sich ruhig auch ein bisschen disziplinieren. Nun vergiss mal bitte nicht wieder die Armen. Ja, lass nur, ich vergesse sie nicht. Die Armen und die Unwissenden, von denen rede ich jetzt nicht. Und auch nicht von irgendwelchen abhängigen Katholiken. Ich rede vom aufgeklärten westlichen Wohlstandsmenschen, aber ist auch steckt eigentlich der gute Kurt? Der hat er sich verirrt? Hat er einen tollen Orientierungssinn? Ich hoffe, er hat sich in die Konditorsfrau verliebt. Das Vergnügen wird er dir nicht machen. Aber es kann gut sein, dass wieder was mit dem Auto nicht stimmt. Wir hatten schon auf der Hinfahrt Probleme. Dauernd ging der Motor aus. Das sagst du erst jetzt? Habe ich auch zurzeit. Probleme mit dem Vergaser. Ja. Da lässt du ihn in einer fremden Stadt rumfahren, um nach Torten zu suchen. Vielleicht ist deine ja mittlerweile geschmolzen. Wer ist nun hier erbarmungslos? Ach, furchtbar windig ist das heute. Alles trocknet aus. Früher hatte ich Gegenwind gern. Ich war stolz auf meine Stirn, die der Wind freigelegt hat. Aber jetzt... Der Haaransatz ist nicht mehr ansehnlich. Geheimratsecken. Er ist nicht mehr homogen, der Haaransatz. Konzentriere dich auf wirklich Wichtiges. Sei nicht so eitel. Ellen, du hast recht. Halt dich dran, solange es noch Komplimente gibt. Aber meine Stimme ist kein Kompliment mehr wert, wenn die Haare ausfallen. Plötzlich fühle ich mich kläglich. Du bringst meine Stimmung ganz tief runter. Pina ist selber in keiner guten Verfassung. Sieh es mal so. Ihr müsst mir doch glauben, dass ich Kurt aus der Sache unversehrt raushalten will. Ihm soll kein Härchen gekrümmt werden. Ich fürchte, er hat bereits eine seelische Dauerwelle. Pina! Du kannst eben deinen Mund nicht halten, quillst nur so über. Das spricht ja eigentlich für sie. Sie ist treuherzig. Ich kenne Frauen, ich kannte eine, die wurde ziemlich stumm, wenn was im Busch war. Halte ich für die diskretere Variante. Mir gefällt das besser, das ist ehrlicher. Ja, und was ist mit, was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß? Den anderen schonen? Man kriegt's ja doch mit. Frag doch Marlies, die zurzeit mal wieder von ihrem Mann betrogen wird. Frag sie nach ihren Zwangsfantasien. Was ist richtig, was ist falsch? Das ist's, was ich herauszufinden versuche. Mir fällt wenig ein, das so leicht zu beantworten ist wie das. Warst du auch mit den Füßen im Schwarzen Meer? Odessa liegt doch am Schwarzen Meer. Schon neue Mode, das Schwarze Meer. Ich war nicht drin und es ist nicht schwarz. Odessa liegt 47 Meter über dem Meeresspiegel, auf dem meist sehr steil abfallenden Plateau der Pontischen Steppe. Siehste, Pina, es ist doch nicht schlecht, wenn du einen bei dir hast, der viel weiß und dir alles Mögliche erklärt. Du kannst ebenso gut mit einem Baedeker rumlaufen. Ich hatte damals einen bei mir und ich war mit ihm allein. Und der Baedeker war aus Tschechows Zeit, also besser kann man es nicht haben. Da muss aber vieles total überholt gewesen sein. Für mich war es mehr Stimmungssache. Habt ihr gewusst, dass ein großer Teil von Odessa völlig unterhöhlt ist? Na, wieso? Gebaut haben sie die Stadt aus Muschelkalkstein und der ist metertief unter der Lehmschicht des Steppenbodens. Ach, es ist einfach dauernd alles wahnsinnig interessant. Kaum zu glauben, dass es erst knapp 7 Tage her ist, Odessa. Bei uns ist diese weltliche Trauerfeier erst ein paar Stunden her. Ich möchte mich auf keinen Fall atheistisch begraben lassen. Jens wurde heute Morgen nicht begraben. Das kommt später und ohne Feier. Stadtpfarrer hat ein alter Schulfreund von ihm geredet. Er war ziemlich angeschlagen. Er hatte ein paar Wunden mit Pflaster und ohne Pflaster im Gesicht und einen Wattebausch im verrutschten Nasen. Sehr schrecklich. Er war von einem Fahrradunfall lädiert. Er und ein älterer Mann haben sich beim Reden abgewechselt. Sie standen nebeneinander hinter einer Art Stehpult. Und der ältere Mann hat den Schulfreund immer wieder mit Gedichteinschüben abgelöst. Und was hat der Schulfreund gesagt? Er hat Jens Lebenslauf wiedergegeben, in lauter Klischees. Er hat auch ziemlich viel weggelassen. Naja, sie mussten in 20 Minuten fertig sein, inklusive Tonbandmusik. Was aber nicht zu verhindern war, alles spielte sich vor einem religiösen Gemälde ab, Maria und das Kind. Und Engel. Und vor einem kleinen Kruzifix, schwarzes Holz, goldener Jesus Christus. Von meinem Sitz aus sah er einer aufgespießten Libelle ähnlich. Aber egal, es war ein Kruzifix. Und ich habe immer hingeschaut, mich daran gehalten. Und in die blumentragenden schwarzen Pilaster waren Kreuze eingelassen, auch golden. Vergoldet. Na, kurzum, das Religiöse hat sich nicht verdrängen lassen. Ich war froh für Jens. Seit wann bist du sentimental mit Jens? Eigentlich war ich mehr froh für mich selber. Hallo. Ach Gott, da haben wir ihn ja wieder. Ja, also er ist der Ansicht, dass wir unbedingt an einem natürlichen Verhältnis zum Tod arbeiten müssen. Wir alle haben keins und müssen es entwickeln. Ich möchte wissen, was ein natürliches ein Verhältnis Therapeut zum Tod sein soll. Ein Therapeut aus London gibt Kurse, in denen man es lernen kann. Und dann hier etwas Ähnliches aufziehen. Mit den Teilnehmern wird der Bau des eigenen Sargs geübt, damit man diese grässliche Angst vor Särgen los wird. Und dann heben sie gemeinsam Gräber aus. Sie stellen sich vor, es seien ihre eigenen Gräber, so gewinnen sie mehr Zutrauen. Das ist entsetzlich. Er wird sich über Mangel an Kundschaft nicht beklagen können, der Therapeut, ein geschickter Bursche. Ihr seht das typisch falsch. Ich dachte auch zuerst, wie absolut grässlich, aber Anno hat mich belehrt und natürlich, überzeugt. Natürlich, natürlich. Man soll ganz spielerisch zum Tod hingeführt werden. Du besten Dank. Und am Schluss legen sich die Kursteilnehmer in ihre Särge und probieren die bequemste Lage aus. Ich glaube schon, dass das sein soll. Das Ziel ist... Anno hat mit diversen Lehrgängen in der Selbstbefreiung schon gute Erfahrungen gemacht. Einmal war es ein Trommelkurs im Sauerland, dann Fastenwandern durch die Bourgogne und natürlich Urschrei. Aber die verschiedenen Ehen... Nur zwei. Die sind nicht so, wie sie sein sollten, trotz Trommeln und Schreien und Fastenwandern. Ja, leider. Die jetzige, sie ist im Stress. Ziemlich auf dem Nullpunkt. Zu deiner Genugtuung. Na, dass er leidet, will ich ja nicht. Die Ehe ist ein Vertrag. Brichst du die Ehe, brichst du den Vertrag. Das hört sich ja furchtbar nüchtern und öde an. Die Ehe muss doch mehr sein als ein Vertrag. Du solltest aufpassen, dass sie nicht weniger ist als ein Vertrag. Vertrag, Vertrag. Und die Leute unterschreiben, das Kleingedruckte lesen sie nicht. Und selbst wenn sie es lesen, in ihrem Zustand, in Euphorie, sie würden drüber lachen. Die Ehe ist Alltag mit Zank und Streit und meistens geht es um nichts als Bagatellen. Die Leidenschaft schleicht aus. Das Hochgefühl geht in einem Hickhack aus Haushaltskleinkram verloren. Die Ehe, das sind Kompromisse, Kränkungen. Und selbst mitleidige die Frauen... Ehe ist das Grundübel. Monogam veranlagt sind meistens nicht beide. Du kennst dich aus. Getrennt sein bekommt Liebenden besser. Viel, viel besser als diese Banalitätssymbiose. Die Singles, die wir kennen, schmoren trübe vor sich hin. Aber sie kränken keinen damit. Und keiner kränkt sie. Du redest plötzlich ziemlich, naja, verändert. Es ist dir bestimmt gerade irgendetwas eingefallen, womit ich sie tödlich gekränkt habe. Irgendeine Lappalie. Sie liebt es, gekränkt zu sein. Überhaupt nicht. Kann stundenlang sein, Bart. Ich hasse Kränkungen. Kränkung durch mich. Einzig Akzeptable daran ist, man fühlt sich wie ein Kind. Ein Kind, das ich übrigens nicht war, so nicht war. Denn in meiner Kindheit ging es mir gut. Meine Eltern haben mich nie reingelegt, nie beleidigt. Ein irreversibles Versäumnis. Also streng bin ich schon manchmal zu den Kindern, wenn es zu ihrem Besten ist und einfach sein muss. Aber ich kränke sie nie. Hoffentlich. Du fühlst dich wie ein Kind. Ein Waisenkind. Ein Kind im Unrecht, ein bestraftes Kind. Ein Waisenkind. Ja, das ist der einzige Vorteil vom Unglück des Beschimpftwerdens und der Kränkung. Es verjüngt. Armes Waisenkind. Bei Schopenhauer ist Beschimpftwerden eine Schande. Hast du die Noten da, Schumann? Hm? Ja, die liegen auf dem Klavier. Ich möchte mal ausprobieren, ob ich es noch kann. Ich erzähle ihm treu und brav vom Doppelzimmer mit Anno, aber ich habe nicht den Eindruck, dass daraufhin seine Fantasie mit der Arbeit anfängt. Dazu braucht er keine Fantasie. Sein Realitätssinn müsste ausreichen. Es müsste auch noch gegen mich. Russische Seele. Finster wird der Tag mir scheinen. Einsam wird ich gehen und weinen. Auf den Bergen, in den Heiden. Als du damals, ziemlich lange vor der russischen Reise, als du da unbedingt seidene Unterwäsche haben musstest, ging das erotische Antizipieren bei dir los. Hör mal. Damals hast du dich schon in deinen Wachträumen von deinem Musiker ausziehen lassen. Ich kann nun einmal unter meiner Konzertaufmachung keine billige Baumwollwäsche tragen. Das ist schlechter Stil. Nach der christlichen Lehre warst du Kurt schon untreu, als du die seidene Unterwäsche gekauft hast. Jesus Christus war toleranter, als du es bist. Entschuldige. Und diese Unterwäsche ist geradezu bieder, ich meine im Schnitt. Nur eben aus Seide. Und Kurt denkt nicht totalitär. Und übrigens leidet er weniger als Anno, so kommt mir es vor. Anno leidet. Das tun sie alle. Das sagen sie dir alle. Das ist die klassische Behauptung der Verführer. Verführt habe ich. Also gut, der Ehebrecher. Ein erwachsener Mann mit einer Blockflöte an den Lippen. Versteif dich doch nicht auf die Flöte. Er spielt doch auch Gambo und Cembalo. Und im Alter wird er sowieso als Dirigent arbeiten. Dirigent, Pina, ist dir das maskulin genug? Das ist erheblich besser als all das Zirpen und Zupfen und Pusten auf alten Instrumenten. Dirigieren, doch, finde ich ziemlich männlich. Obwohl Künstler alles in allem, sie sind sehr selten wirklich maskulin. Dem Himmel sei Dank dafür. Walter, du hast doch auch eine feminine Komponente. Hab ich das? Du hast volle weiche Lippen und ein zartes Gesicht. Manches an dir erinnert mich an Anno. Glückwunsch, Walter, du und Anno Tirilidü, oder wie er mit Nachnamen heißt. Ich sollte mal versuchen, nach Kurt zu sehen. Ich könnte ja langsam durchs Viertel fahren. Mach das. Also, bis gleich. Vielleicht ist er ja wirklich abgehauen. Vielleicht ist er einer der Männer, die nur schnell ein paar Zigaretten holen wollten und dann verschwinden auf Nimmerwiedersehen. Ciao, Walter. Oh, Pina, ich frag mich wirklich, was ist richtig, was ist falsch. Das fragst du dich, glaube ich, nicht. Doch. Du weißt es ja aber. Nein. Komme jetzt nicht mit dem richtigen Leben im Falschen. Lass diese Mode weg. Aber da ist was dran. Es ist abgenutzt. Weißt du, ich hatte die Idee, Russland mit Anno. Das wird ungefähr so. Ein leidenschaftlicher Knall. 14 Tage lang oder ein Knall in Feuerwerk 14 Tagen? Feuerwerk mit allem Zubehör. Doch, 14 Tage lang. Dann abrennen, aus. Aus und vorbei, amerikanischer Spielfilm. Und dann wurde eine deutsch-russische Co-Produktion draus. Emanze, jugendlich verführt, schüchternen älteren Mann mit großer Erfahrung und starken Treueempfindungen. Aha, wie passt die Schüchternheit zur großen Erfahrung und die schnell geglückte Verführung zu den starken Treueempfindungen? Er und dieser seine Bursche Frau. Kann dir ja alles erzählen. Er und seine Frau, diese zweite, jetzige. Wirklich, sie hatten sich eine 100-jährige Treue gelobt, ganz im Ernst. Also haben wir jetzt das Desaster. Und du hattest dein Feuerwerk, immerhin. Und es hat alles bisher Dagewesene an Knall- und Fallmäßigkeit und Intimität in den Schatten gestellt. In Odessa dann. Hast du schon von Oxytocin gelesen? Was ist das schon wieder? Habe nichts von dem gelesen. Über Oxytocin. Es ist ein Hirnhormon, Protina. Kein Dichter. Und ich bin sicher, dein Gehirn erzeugt ziemlich viel von dieser Substanz. Oh. Sie weckt Lust und Freude und gute Laune und ist auch fürs Lieben zuständig, für Geselligkeit. Und Mäuse wollen, nach reichlich Oxytocin, anderen Mäusen gar nicht mehr von der Pelle rücken. Und Rattenmännchen bauen sogar Nester für den Nachwuchs. Und die Weibchen beschnüffeln die Jungen viel häufiger als ohne Oxytocin. Die Rattenmännchen fangen nach etwas Oxytocin sofort mit der Körperpflege an. Mit einer Art Vorform der Kosmetik, weil sie das Interesse der Rattenweibchen stimulieren wollen und so weiter. Oh, Bina, das ist ja alles schrecklich. Ja. Ich bin schrecklich neidisch auf deine gute Versorgung mit Oxytocin. Du machst alles Menschliche, ich weiß nicht, das Menschlich-Emotionale und Ideelle so stoffwechselmäßig runter. Wir sind Chemie und wahrscheinlich Physik und vor allem viel Wasser. Wir haben aber auch gelesen und wir musizieren. Wir haben etwas gelernt, wir empfinden Glück und Traurigkeit. Und wenn wir lieben, spielt das hinein. Geistiges. In Odessa nämlich. Ich sah neulich einen Film über einen ganz ekelhaften Sandrohrkäfer und über seinen Odessa. Du bist noch auf deiner russischen Reise gewesen und ich musste an einen deiner unmissverständlichen Briefe denken, als ich diesem Sandrohrkäfer zusah. Tina! Anno ist so nett zu mir, Anno ist so fürsorglich. Apropos Fürsorge, warum brauchst du so viel davon? Ich hab das gern, fürsorgliche Männer. Also ich wusste längst Bescheid. Und ich musste an dich und diesen Musiker und all die Doppelzimmer und Schlafwagenabteile denken. Und nach unseren Konzerten an all haben sich das die Menschen denken, bei uns als die Sandrohrkäfer vorführten, wie sie sich lieben. Also, Liebe ist das ja wohl kaum. Na denn, was sie machen, es ist überall dasselbe. Kaum ein Unterschied zwischen eurem Schlafwagenabteil ob es ein und der grauen Sandkuss auf der diese Käfer das machen. Du drückst es schon wieder runter, machst es nieder, das Lieben. Die Sandrohrkäfer oder wie die Viecher heißen, machen es ohne Empfindungen, Pina. Komm, sei mal ernsthaft, sei meine ältere Freundin, was soll ich tun? Wenn ich streng bleiben soll, das ist eine rein rhetorische Frage. Du triffst diesen älteren, schüchternen und von der Treue gebeutelten Mann sowieso beruflich wieder und machst so weiter. Ich treffe ihn höchstens 2 bis 3 Mal im Jahr. Also 2 bis 3 Mal im Jahr geht's wieder russisch zu und anschließend kehrst du ins Familienleben zurück und spielst mit dem armen Kurt brav weiter, Mama und Papa für die Kinder und denkst dabei an, wer weiß was. Unmoralisch, hochgradig unethisch, weiß ich alles. Deshalb wäre ich ja mehr dafür, wenn unsere Familien sich anfreundeten. Ich müsste das auf diese Schiene rücken. Ja, ich weiß nicht. Ich find's nicht vielversprechend. Ich find's auch ein bisschen verlogen. Ach, Pina. Ich hatte wirklich geplant, es wird leicht und undramatisch. Aber in Seide. Wieso? Seidene Unterwäsche. Na gut, in Seide. Vielleicht hast du recht und es ist widerlich. Widerlich bin ich. Ich bin gemein, seit du hier reingekommen bist und ich deine ganze Affäre von A bis Z in deinem Gesicht sah und deine gute Versorgung mit Lusthormon, mit diesem Oxytocin, verdammt, seitdem bin ich gemein. Bist du nicht. Ich bin's. So gut. Er war mit, als ich die Unterwäsche kaufte. Er hat sie von der Verkäuferin geniert. Sie hat immer den Vorhang zu meiner Zelle für ihn aufgerissen, damit er mich begutachten sollte. Und er hat sich gar nicht getraut, hinzusehen. Es gibt außer der Verliebtheit keine bessere Ablenkung von der Öde. Das Leben ist pur und für sich genommen saumäßig öde. Ist es nicht. Ich liebe meine Kinder. Die Mehrheit der Menschen ist das Leben eine schreckliche Qual. Ein Kampf ums Dasein. Und dann gibt es da noch die Todkranken, es gibt die Witwen. Ich liebe meinen Mann und meine übrige Familie. Ich will es wieder wie früher haben, ruhig und harmonisch. Das willst du doch nicht, ich noch will's. Nicht. Ich will's, es bekommt mir auch du viel besser. Du willst es nicht, du könntest es ja sofort wie früher haben, wenn du es wolltest. Wäre da nicht diese... In Odessa nämlich... Du willst es nicht langweilig haben. Komm jetzt mit rüber. Ich muss wirklich was essen, egal was. Ich glaube, das muss ich auch. Sieht nicht aus? Besser als vorher. Nicht zu verheult? Pina, guck mal. Oh, die Männer kommen. Deiner ist dabei. Er ist nicht für immer abgehauen. Das alles mit Anno hat nicht das Geringste mit mangelnder Wertschätzung für Gurt zu tun. Und kein Marke darf ihn treffen. Wertschätzung, das genau wird sein, was ein Mann sich von seiner Frau wünscht. Ja, hallo, ihr zwei. Hallo. Ah, geschafft. Wo hast du gesteckt? Ein Block weiter von hier und ich habe sein Auto gesehen. Was war los? Der Motor. Er ging wieder dauernd aus. Und kurz vor dem Ziel nochmal. Deine Torte, falls du eine gefunden hast, aber natürlich wird aufgeweicht sein. Da haben wir nun eine aus Eis, eine erstarrte und eine aufgeweicht. Warum hast du das Auto nicht stehen gelassen und bist mit der Torte zu Fuß gekommen? Ich habe am Vergaser rumprobiert. Ich habe den Leerlauf versucht einzustellen. Das sind wir zwei, Ellen, du und ich. Ich bin die ungenießbare vereiste Torte und du bist die aufgeweichte. Auch nicht sehr genießbar. Die Torte ist okay. Ich habe sie auf dem Rücksitz in den Schatten gelegt. Beziehungsweise ich habe sie auf den Boden gelegt. Ein schrecklich sonniger Tag. Ich hab's gern sonnig. Natürlich. Mit genug Oxytocin, so wie bei dir, wäre mir auch jedes Wetter recht. Mach mal einen Kaffee. Diesmal helfe ich dir. Ich warne dich, Helm, wenn Bina allein sein will und jemand sie daran hindert, kann sie ziemlich unerträglich werden. Ihr habt ja alle keine Ahnung. Keiner versteht dich, stimmt's, Bina? Sieht ganz so aus. Bald ist die Sonne, bald sonst was, das dir nicht passt. Ich bin ein kritischer Mensch. Aus deiner ganzen Kindheit und verklärten Erziehung ist nur jemand hervorgegangen, der flucht und schimpft. Oh, Falter! Er ahnt nicht von Weitem, dass ich es bin, die sich über Kleinigkeiten freuen kann, die andere Menschen erst gar nicht wahrnehmen. Meine Mülltüte und wie ich sie einräume. Ich freue mich an Winzigkeiten. Ich mache aus all dem blöden, eintönigen Mist ein Spiel, vorausgesetzt man lässt mich. Man lässt mich in Ruhe. Da, ihr hört. Du solltest wieder spielen. Ich meine Rollen in deinem Beruf. Jetzt seid ihr plötzlich alle in der Küche. Du wolltest doch mit mir allein sein. Sag mal, deine Agentin ist nicht besonders gut, oder? Du müsstest doch ganz anders gefragt sein. Ich mache zurzeit viel lieber Hörfunk. Sie hat ein paar Probleme mit dem Gedächtnis. Hörspiele regen die Fantasie weit mehr an als Sachen im Fernsehen. Und sie kann den Text ablesen. Sie spart sich das Auswendiglernen. Meine Agentin ist übrigens ein Single. Und es stimmt nicht, Walter, was du vorhin über Singles gesagt hast. Was hab ich denn? Dass sie einsam und trübe vor sich hinschmoren. Ganz und gar nicht. Ich beneide meine Agentin. Ihr seid jetzt nicht gerade besonders friedlich, und ihr meine Schwägerin. Was ist mit dem Kaffee? Geht aus der Küche und der Kaffee wird gemacht. Ja, gehen wir. Komm, Kurt. Wir. Ja, ich glaube, ich darf bleiben, Pina? Wenn es sein muss. Ja, das klingt mir nicht herzig genug. Du weißt ja, ich will geliebt sein. Ich auch. Bleib hier, Ellen. Doch, wirklich. Ich möchte, dass du hier bleibst. Mach die Tür zu. Was ist plötzlich mit dir los? Psst. Was ist denn? Ich möchte, dass die Männer nichts mitkriegen. Ja, und? Was ist? Es ist so überaus banal, es passiert dauernd. Das weiß ich, da geht's weiter mit den Vorwürfen. In gewisser Weise. Aber jetzt sind das Selbstvorwürfe. Die haben wir auch schon absolviert. Du bist immer mal zwischendurch sehr verständnisvoll gewesen. Bring mir den Kaffee. Es geht diesmal um mich. Gut, ich hab's geahnt. Das mit der Spielabstinenz, ich hab's geahnt, dass es nicht ganz freiwillig ist. Vielleicht solltest du die Agentin wechseln. Es ist nichts Berufliches. Kannst du ein Geheimnis bewahren? Kommt drauf an. Wie du gerade wieder erfahren hast, kann ich meine eigenen Geheimnisse nicht besonders gut bewahren. Ich weiß, ich weiß. Damit hast du ja von jeher recht gehabt. Ich plattere zu viel. Von Kind an war ich so. Ich muss reden. Wahrscheinlich bin ich ein kommunikativer Mensch. Jetzt hör mal zu. Ich will wissen, ob du mein Geheimnis bewahren kannst. Und das könnte ich. Doch, wahrscheinlich könnte ich das. Wahrscheinlich, damit ist mir nicht gedient. Es müsste Verlass drauf sein. Allmählich werde ich neugierig. Pina, kriegst mit der Angst zu tun. Erzähl mir nicht irgendwas Schreckliches. Ich habe dir ja gesagt, es ist banal und unoriginell und dauernd passiert es Leuten. Flattergeistern. Oh, Pina, ich dachte schon, du hättest eine fürchterliche Krankheit. Aber wenn du von Flattergeistern sprichst, du bist doch nicht, ich meine, Walter, du betrügst ihn doch nicht. Pina, das wäre absolut entsetzlich, einfach grauenhaft. Das wäre es. Das ist es. Du meinst, das ist es bei mir und Kurt. Aber bei mir und Kurt und Anno ist es völlig etwas anderes. Walter und du. Was willst du eigentlich sagen? Zum Beispiel, ihr seid älter. Entschuldige, aber so ist es. Vincent war 67, als sie ihren letzten Liebhaber hatte. Würdest du als Geheimbriefkasten für mich tätig werden? Wie bitte? Pina, reg mich nicht auf. Ich frage, ob Post, die Walter nicht sehen dürfte, an dich adressiert werden könnte. Post für mich. Von wem denn aber? Pina, das gefällt mir überhaupt nicht. Mir auch nicht, vergiss es. Fang nicht solche Sachen an. Wem sagst du das? Komm, wir gehen rüber zu den Männern. Zu unseren bedauernswerten, lieben, guten Männern. Ich will nicht, dass Walter bedauernswert ist. Bei Kurt findest du das weniger schlimm. Kurt ist nicht bedauernswert. Kurt ist und bleibt meine Hauptperson und er weiß es. Und Walter ist und bleibt meine Hauptperson und er weiß es. Komm, lassen wir das Kinder zurück. So, so. Oh, da schien aber was lange werden. Ja. Da haben wir also zwei Torten. Eine geeiste und ein Platz. Naja, die geeiste ist auch nicht mehr ganz so geeist. Ja, wahnsinnig gern noch ein Challenge. Und du auch? Nehme ich einen... Sherry? Nein, nein, eigentlich nicht. Nein, nein, nein. Aber ein Wasser. Ja, du darfst nicht. Warum sollst du nicht? Kutsche, wenn sich neben mich. Ich? Sonst stark bewölkt, aber nur vereinzelt Regen. Nachmittags im Küstenbereich wieder Bewölkungsrückgang. Tiefstwerte 2 bis 7 Grad. Tageshöchstwerte 8 bis 13, im Osten bis 16 Grad. Ist nun eigentlich ein netter Nachmittag, oder nicht? Schwach windig. Im Norden mäßiger Wind aus West bis Nordwest. Vom Kaffee an ging es aufwärts. Soweit die Tages- ich hoffe, du ziehst deine Lehre daraus und weißt jetzt, wie man mit Eistorten umgeht, mit Tiefkühltorten. Als ich Ellen gegenüber so tat, als wäre auch ich als Ehebrecherin tätig. Ach du liebe Zeit, die hat sie sich da angestellt. Jetzt ging die Welt unter. Hast du denn immer noch nicht genug von diesem Liebesromanzengewäsch? Genau deshalb nämlich. Und deshalb nämlich. Was war denn eigentlich in Odessa? Was auch immer es war. Keine Eistorte. Es war. Ein Vertragsbruch. Was ist nun wieder mit dir los? Ich weiß es nicht, nichts. So wie bei dir, nichts. Du hast nichts, dir fehlt nichts, nichts, nichts! Verzeihung. Ich weiß nicht, was mit mir los ist. Menschen strengen mich an. Bekannt. Eine Witwe entdeckt kleine und größere Vorteile des Alleinseins und fühlt sich untreu dabei und genießt irgendwas, was gegenüber ihrem Mann ein Verstoß gewesen wäre. Und dann vermisst sie ihn plötzlich wieder schrecklich und fühlt sich treu dabei. Wenn sie nicht weiß, wie sie ein saublödes Formular ausfüllen soll. Wenn es schon schrecklich ist, von einem Menschen verlassen zu sein, da ist diese Verlassenheit die Hölle ohne Gott. Mit wem redet diese Witwe? Walter! Was gibt's? Mit wem redet unsere Schwägerin? An wen wendet sie sich? Sie hat den Typ, der diese Klassenkameraden-Laudatio bei der Trauerfeier gehalten hat. Vielleicht spürt sie, dass es ein Fehler war, auf Gott zu verzichten. Der Nachmittag war zu anstrengend, ich habe mich verausgabt. So wie immer, mit Gästen. Aber ich habe ein so dringendes Verlangen, mich anzustrengen, Sehnsucht nach dem Gefühl, viel gearbeitet zu haben. Ich möchte mich überanstrengen. Dann wäre ja alles gut. Jetzt bist du überanstrengt. Aber nicht durch das, wovon ich überanstrengt sein will. Es müsste etwas Körperliches sein. In der Küche wartet ein Haufen schmutziges Geschirr. Ausgerechnet über Tschechows Grab ist dir gestolpert, die gute Ellen. Das Geschirr, Pina, die Küche. Ohne die Geistlichen wäre eine Beerdigung allzu traurig. Die Witwe lässt das Geschirr einfach stehen. Vielleicht zerschmettert sie auch alles auf dem Boden. Keiner da zum Schimpfen. Ja, schon gut, ich gehe ja schon. Es ist allzu traurig. Es ist immer wieder festzustellen, dass das Kontradiktorische und jetzt sind wir schon längst. Was ist allzu traurig? Eine Beerdigung ohne die Geistlichen, Küchenarbeit ohne die Geistlichen, alles ohne die Geistlichen. Deshalb nämlich, das war nicht ohne die Geistlichen. Ganz bestimmt nicht.